Lektion 1, Übung 3, Nummer 1. Ich heiße Sigmund Häberle. Ich komme aus Lindau am Bodensee. Ich bin 29 Jahre alt, ledig und habe keine Kinder. Von Beruf bin ich Wirtschaftsingenieur. Oh, Wirtschaftsingenieur. Interessant. Ich arbeite in der Produktentwicklung. Viel Stress. Deshalb fahre ich am Wochenende viel Fahrrad, zum Beispiel um den Bodensee. Das sind ja 200 Kilometer. Welche Erwartungen hat denn jemand wie Sie, Sigmund, an unsere Tour? Wir fahren ja viel weniger pro Tag. Ich hoffe, ich lerne nette, sportliche Leute kennen und wir haben alle viel Spaß miteinander.